rechtlich zweier Dinge hatte Klein sein Rabbinatsamt zunächst völlig falsch eingeschätzt. Das eine waren die Besuche bei den Kranken seiner Gemeinde, vor denen er sich gefürchtet hatte und die ihm immer lieber geworden waren. Das andere waren die regelmäßigen Bar- und Bat-Mitzwa-Feiern der 13-jährigen Knaben und 12-jährigen Mädchen, deren rituelle Volljährigkeit begangen wurde. Diese waren Klein im Laufe der Zeit immer mehr zur reinen Qual geworden. Die Darbietungen bestanden für gewöhnlich aus uninspirierten Reden und bemüht gereimten Versen von Verwandten und Bekannten. Als Höhepunkt des Unterhaltungsteils wurde unweigerlich der Lebenslauf des jungen Jubilars als PowerPoint-Schau gegeben. Von den Windeln bis zur Pubertät. Dies hatte dazu geführt, dass Klein immer als erster seine kleine Ansprache hielt und bald nach dem Hauptgang ging. Auch an diesem Sonntag schaffte er es bei einer solchen Feier, sich knapp vor Beginn der Präsentation davonzumachen. Gabriel? Ja? Hast du einen Moment Zeit? Ah, Claudette. Naja, ich wollte eigentlich gerade gehen. Die Beerdigung von Nachum ging dir nahe. War wohl schwer zu übersehen. Du bist sogar der Kommissarin aufgefallen, die Nachums Fall betreut. Die war da? Ja. Und sie hat mich nachher gefragt, wer diese trauernde Witwe gewesen sei. Verdächtigt sie mich, dass ich etwas mit Nachums Tod zu tun habe? Nein, nein, sie hat nicht gesagt, dass sie dich verdächtigt. Und du bist dir einfach aufgefallen. Ja. Du hast ihn immer noch geliebt. Über all diese Jahre hast du nicht loslassen können. Ja. Und dann hast du in der Zeitung gelesen, dass er was mit der Frau von Josef Gut gehabt haben soll. Und du fragtest dich, warum lässt er sich mit einer streng orthodoxen, verheirateten Mutter von 6 Kindern ein und mich hat er verschmäht? Er hat mich nicht verschmäht. Ihr habt was miteinander gehabt? Kurz, ja, vor 15 Jahren. Und dann? Er hat die Sache schon bald wieder beendet. Er wolle keine feste Bindung mehr nach seiner gescheiterten Ehe. Es sei ein Fehler gewesen, mir Hoffnungen zu machen. Und jetzt, nach 15 Jahren, bist du eifersüchtig auf Gila Gut. Claudette. Vermutlich war das eh nur eine platonische Geschichte. Bei den Ultraorthodoxen kann das schon genügen, um Aufregung zu stiften. Wenn überhaupt Josef Gut... Zum Teufel mit Josef Gut und seiner Frau. Nachum und ich wären füreinander bestimmt gewesen. Aber er war ein Gefangener seiner Bindungsängste. Und nun ist er tot. Meinst du wirklich, ich wollte mich wichtig machen? Ich wollte ganz einfach, dass jemand um ihn trauert, wie es sich gehört. Vielleicht nicht Shiva sitzt und Katsch sagt, aber dass er jemanden zurücklässt auf dieser Welt. Und das wolltest du mir sagen heute Abend? Ich wollte dir sagen, dass jemand in deiner Gemeinde ernsthaft um Nachum Berger trauert. Zu Hause eine Kerze für ihn brennen hat. Ich dachte, so etwas interessiert den Rabbiner einer Gemeinde. Klein? Rabbi Klein? Ja? Hier ist Rabbi Dauber aus Chicago. Sie wollten mich sprechen. Rabbi Dauber, danke, dass Sie zurückrufen. Bitte, bitte. Ja, ich wollte Sie fragen, ob Sie sich an Nachum Berger erinnern. Er war Lehrer an der Zemach-David-Schule, als Sie dort Rektor waren. Nachum, ja, natürlich erinnere ich mich. Einer der besten Lehrer, die wir je hatten. Was ist mit ihm? Er wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Oh Gott im Himmel. Hat man denn den Täter gefasst? Es gibt einen Verdacht. Herr Rabbi Dauber, in Bergers Unterlagen habe ich gesehen, dass er nur 3 Jahre in Ihrer Schule war. Sie haben ihm zwar ein sehr gutes Arbeitszeugnis geschrieben, aber irgendwie schien es mir, als sei sein Abgang nicht ganz freiwillig gewesen. Ich weiß zwar nicht mehr, was ich damals geschrieben habe, aber an die Geschichte erinnere ich mich noch gut. Nachum wurde beschuldigt, aus Israel geflohen zu sein, weil er sich nicht von seiner Frau scheiden lassen wollte. Keinen Get ausstellen, verstehen Sie? Ja. Das israelische Oberrabbinat hat Druck auf unsere Rabbiner gemacht und die dann auf mich. Sie wollten ihn dazu bringen, wieder nach Israel zu gehen, um die Scheidung zu vollziehen. Aber das ist ihnen nicht gelungen. Nein. Nachum wechselte zu einem Buchhändler. Aber Lehrer konnte er nicht mehr sein in den USA. Das nicht, ja. Dabei war Unterrichten seine Leidenschaft. Hm. Deshalb kam er wohl in die Schweiz. Vermutlich, ja. Das heißt, er hat die Scheidung bis heute nie vollzogen? Wohl nicht. Sonst hätte er ja, da seine Angelegenheit geregelt war, wieder bei uns arbeiten können. Er wusste, dass ich ihn sofort mit Handkuss genommen hätte. Ich danke Ihnen, Rabbi Dauber. Alles Gute. Bitte, bitte. Geschieden hatte Berger auf seinem Personalbogen in der Effrat-Schule eingetragen. Offensichtlich eine glatte Lüge. Im Gegensatz zur Eheregelung in einem säkularen Staat kann eine jüdische Ehe formell nur vom Mann geschieden werden. Zwar hatten schon die Weisen des Talmud verfügt, man müsse unwillige Männer, deren Frauen die Scheidung wollten, schlagen, bis sie einwilligten, und der Staat Israel verschafft dem Recht der Frauen notfalls Nachdruck, indem er renitente Männer mit Beugehaft belegt. Aber wenn ein Mann aus Israel flieht, sind die Möglichkeiten beschränkt, den Druck aufrechtzuerhalten. Wie Bergers Beispiel zeigt. Aber das verändert ja die Motivlage erheblich. Bergers Frau hatte doch einen Grund, ihn umzubringen. Sie ist doch nach jüdischem Verständnis eine Agunah, doch die nicht gelebte Ehe gefangen und ohnmächtig an ihn gebunden. Für sie ist nur ein toter Nachum ein guter Nachum. Er rief Rabbi Reichenberg vom israelischen Oberrabbinat an. Den kannte er. Klein erläuterte ihm, warum er unbedingt Namen und Adresse von Frau Berger brauchte. Im Prinzip, sagte Reichenberg, genüge ein Totenschein aus Zürich, der auf Hebräisch übersetzt und Frau Berger zugestellt wurde. Aber er könne verstehen, wenn sich Klein selbst der Sache annehmen wolle. Er melde sich wieder. Klein war überrascht, als Reichenberg noch am selben Abend zurückrief. Sie lebe noch unter dem Namen Berger, die Adresse sei bekannt. Wann Klein denn in Jerusalem sein könne, er würde ihm dann die nötigen Unterlagen übergeben. Klein suchte gleich im Internet einen Flug heraus. Hinflug morgen Dienstag, Rückkehr am Donnerstag. Ein Tag dürfte reichen. Rivka mochte es übertrieben finden, dass er alles stehen und liegen ließ, um nach Israel zu fliegen. Sie blieb, wie immer, wenn die Impulsivität ihres Mannes mit ihm durchging, ganz nüchtern. Na dann, gute Reise. Und bring uns eine Büchse Hummus mit. Bei der Sicherheitskontrolle wurde er von dem jungen Mann befragt, der zusammen mit Nachum bei ihm in der Laubhütte gewesen war. Bis zum Boarding verblieben noch über 20 Minuten. Er beschloss, im Bistro noch etwas zu trinken. Der Flug startete mit über einer Stunde Verspätung. All passengers on LL Flight 348 to Tel Aviv, please proceed to gate E62. Während des Flugs fiel ihm ein, dass er bei all den Aufregungen vergessen hatte, die Eltern von David Bohnenblus nach dessen Adresse zu fragen. Er würde sie von Israel aus anrufen. Treffen konnte er David zwar kaum, dafür war die Zeit zu knapp bemessen, aber wenigstens mit ihm telefonieren. Bei der Lektüre der Neuen Zürcher Zeitung stieß er auf die Buchrezension einer alten Bekannten, Carla Franz. Carla Franz hatte etliche Jahre in Israel studiert und galt als hervorragende Kennerin der hebräischen Literatur. Und sie verweigerte ihm den Gruß, wenn er sie traf. Carla Franz war die einzige Teilnehmerin des Kurses für Konvertitinnen, deren Übertritt zum Judentum er abgelehnt hatte. Er hatte ihr die Gründe in einem langen Gespräch auseinandergesetzt. Sie war erklärte Atheistin, die Feiertage weckten in erster Linie, wie sie es ausdrückte, ihr ethnologisches Interesse. Doch sie wollte Jüdin werden, weil sie meinte, die kulturelle jüdische Erfahrung nur so vollständig nachvollziehen zu können. Ein Übertritt war aber nun mal ein religiöser und kein kultureller Akt. Sie spielen ihre Macht aus. Ihre Frau hätte mich sofort übertreten lassen. Sie hat mir im Kurs den Respekt entgegengebracht, den ich von Ihnen nicht einen Moment lang gespürt habe. Das mag sein. Aber meine Frau leitet nun mal nur den Vorbereitungskurs. Dem Konversionsgremium gehört sie leider nicht. Natürlich nicht. Das machen die männlichen Würdenträger unter sich aus. Wissen Sie was? Sie sind nichts als ein machtgeiler Macho, anmaßend, ein kleinkarierter Denkpolizist. Um Punkt 5 Uhr nachmittags hielt das Taxi in der Jerusalemer King-George-Straße vor dem Portal des Oberrabbinats. Klein eilte verschwitzt in die Eingangshalle. Shalom. Der Rav Reichenberg, Bebekascha. Ich lehto bechamesh Yeshiva. Lezari, Rav Reichenberg, Lokan. Slicha. Higati bechad mich Schweiz. Es ist mit Chashuv. Tamtin, Bebekascha. Ein mitkasheret Regal auser shel Rav Reichenberg. Maschimcha, Bebekascha? Rav Klein, mit sich. כן, יש אצלי רב משוויץ בשם קליין. הוא אומר שיש לו פגישה עם הרב רייכנברג. אתה יכול לטפל בעניין? טוב, תודה. הרב דרורי תכף מגיע. רבינה קליין! Es tut mir leid, dass Sie umsonst gekommen sind. Bitte? Wir haben Sie heute Vormittag noch versucht zu erreichen. Rabbiner Reichenberg kann den Termin nicht wahrnehmen. Nun, das ist unglücklich. Ja. Aber... Also eigentlich wollte er mir ja vor allem ein paar Dokumente kopieren und eine Adresse überlassen. Vielleicht können Sie mir die geben. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine Vollmacht von Rabbiner Reichenberg erhalten, Ihnen etwas zu übergeben. Aha. Er hat mir nur gesagt, ich solle Sie benachrichtigen, dass der Termin entfällt. Und morgen? Der Termin entfällt. Hatte ihn Reichenberg absichtlich auflaufen lassen? Eigentlich konnte sich Klein dies nicht vorstellen. Doch dass er sich verleugnen ließ. Ja, nicht einmal bereit war, ihm persönlich die Gründe ins Gesicht zu sagen. Das war schon allerhand. Hallo, David. Rabbi Klein? Ja, David. Dein Vater hat mir die Telefonnummer gegeben. Ich bin in Israel. Können wir uns heute treffen? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, nach Bnei Brak zu kommen. Oho. Ja, dann hätte ich eine Stunde Zeit. Du bist in Bnei Brak gelandet, bei den Orthodoxen. Rabbiner Klein! Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Der Rabbi und David fielen sich in die Arme. Da es in Bnei Brak kaum Cafés und Restaurants gab, suchten sie sich eine Bank bei einem Kinderspielplatz. Naja, mein lieber David, ehrlich gesagt, ich war etwas beunruhigt über deine Neujahrskarte. Wieso? Du hast auf eine etwas eigenartige Weise geschrieben, dass es dir gut gehe. Und wenn ich dich jetzt so sehe, Bart, schwarzer Hut. Es sieht dramatischer aus, als es ist. Ich habe mich einfach dafür entschieden, mal richtig einzutauchen in all diese Dinge, die das Judentum über Jahrhunderte geformt haben. Einige Zeit dem Talmud widmen. Mhm. Sehen Sie, Herr Rabbiner, für Sie bin ich ein ganzer Jude. Und meine Eltern haben wirklich alles dafür getan, dass ich mich so fühle. Und Sie wissen ja, wie oft mein Vater mit mir in die Synagoge gegangen ist. Ja. Ja. Aber er ist eben kein Jude. Die Hälfte von mir ist ein Goy. Das kann man drehen, wie man will. Daran ist ja nichts Schlechtes. Es ist eben ein Teil von mir. Israel war meine Möglichkeit, herauszufinden, ob das alles für mich wirklich trägt. Ob ich nicht nur unter den Nichtjuden, sondern auch unter den Juden ein Jude sein will. Und die haben dich hier akzeptiert? Zuerst waren sie skeptisch und haben mir gesagt, dass das Niveau sehr hoch sei. Für Leute konzipiert, die ihr ganzes Leben zuvor dem Torah-Studium gewidmet hätten. Da hatten sie zweifelsohne recht. Ich habe ihnen gesagt, dass ich spezielle Bedingungen einfordere, weil ich an einer Behinderung leide. Hä? Es waren drei Rabbiner. Die wussten natürlich nicht, wovon ich sprach. Da habe ich ihnen gesagt, meine Behinderung sei meine Hochbegabung. Die haben mich das ganze Leben geplagt, bis ich von zu Hause weggelaufen sei. Aber nun auf der Yeshiva könnte ich endlich einmal davon profitieren. Und? Sie gaben mir eine Chance. Und ich ging ins nächste Kleidergeschäft. Mein Smartphone musste ich abgeben. Meine E-Mail-Adresse sperren lassen. Uralt-Handy sind noch erlaubt. Internet nicht. Und wie fühlst du dich jetzt? Wieder zerrissen. Ich glaube zwar langsam, dass ich auch unter Juden ein Jude bin. Aber ich weiß nicht genau, was für einer. Wie lange bist du denn schon auf dieser Yeshiva? Etwas mehr als ein halbes Jahr. Und ich bleibe sicher nochmals so lange. Aber was führt Sie nach Israel? Arbeit. Heute bin ich nur frei, weil es eine Panne gegeben hat. Eine Panne? Sagen wir mal so, man hat mich ausgebremst. Hm. Und was gibt es Neues in Zürich? Klein dämmerte, dass David vom Tod Nachum Bergers womöglich gar nichts wusste. Seine Eltern waren vermutlich der Ansicht, der gewaltsame Tod seines ehemaligen Lehrers sei für ihren sensiblen Sohn keine ideale Nachricht. Und im Internet konnte er es auf der Yeshiva auch nicht gelesen haben. Tatsächlich überraschte die Nachricht David vollkommen. Weiß man denn, wer ihn umgebracht hat? Die Polizei hat einen Verdacht. Herr Rabbiner Klein? Ja? Wussten Sie, dass Nachum Berger noch verheiratet war? Dass er seine Frau in Israel sitzen gelassen hat? Wer hat dir das erzählt? Seine Frau. Aviva Berger. Sie war meine Geigenlehrerin, als ich noch in Tel Aviv wohnte. Und heute ist sie das nicht mehr? Die Rabbiner auf der Yeshiva haben zwar erlaubt, dass ich weiter Geige spiele, aber verlangt, dass ich bei einem Mann Stunden nehme. Und Aviva Berger hat dir gesagt, dass sie die Frau von Nachum Berger ist? Sie wusste ja, dass ich aus Zürich komme. Wir haben uns sehr gut verstanden. Sie war für mich weit mehr als die Geigenlehrerin. Sie war ein fester Anker, besonders in der Zeit, als ich mich allein fühlte. Und ja, da hat sie mir vieles aus ihrem Leben erzählt. Auch, dass sie eine Aguna sei und dass ich ihren Mann womöglich kenne. Sie hat mich beschworen, es niemandem weiterzuerzählen. Ich begehe gerade einen groben Vertrauensbruch. Ich wusste, dass Nachum nicht geschieden war. Ich wusste bis jetzt nur nicht, wer seine Frau ist. Im Oberrabbinat hat man mir die Auskunft darüber verweigert. Das haben Sie gemeint, als Sie von der Panne sprachen? Ja, genau. Man hat mir zwar gesagt, dass die Frau noch in Israel lebt, aber ich hatte keine Ahnung, wo ich sie finden würde. Wo wohnt Aviva Berger denn? Nicht weit von hier, in Ramat Gan. Aber ich bitte Sie, nicht zu ihr zu gehen. Es wäre für mich eine Katastrophe, wenn sie erfährt, dass ich etwas ausgeplaudert habe, was sie mir anvertraut hat. David, ich muss hingehen. Ich erhoffe mir auch, dass ich mehr über Nachum erfahre und über seinen Tod. Sie glauben, dass sie etwas mit seinem Tod zu tun hat? Es geht zunächst einfach einmal darum, Aviva Berger zu informieren. Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt von Nachums Tod weiß. Es ist nicht so, dass ich sie verdächtige. Aber vielleicht weiß sie Dinge über Nachum, die uns helfen, den Fall aufzuklären. Ich kann es ihr sagen. David, ich bin extra nach Israel gekommen, um mit dir zu sprechen. Sie wird nicht erfahren, dass du etwas damit zu tun hast. Aviva ist nicht auf den Kopf gefallen. Ich habe ihr viel von ihnen erzählt. Woher sollten sie sonst von ihr wissen? Mir wird schon was einfach. Vielleicht wissen sie es einfach vom Oberrabbinat. Ich verstehe nicht ganz. Sie haben mir doch gar nichts... Und wenn sie doch hätten? Miese. Mein Name ist Klein. Ich bin der Rabbiner der jüdischen Gemeinde von Zürich. Was wollen Sie? Sie sind doch die Frau von Nachum Berger. Wieso interessiert Sie das? Frau Berger, ich muss mit Ihnen reden. Ich weiß nicht, weshalb ich mit Ihnen reden sollte. Bitte, es ist wichtig. Hören Sie, im Moment geht es sowieso nicht. Ich bin am Unterrichten. Kann ich später kommen? Ich bin den ganzen Nachmittag und Abend frei. Also gut, kommen Sie um 7. Sehr gut. Bis dann, vielen Dank. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Sie sind Musikerin? Ja. Die Musik hat mir viel gegeben, mehr als nur ein Auskommen. Sie leben allein? Ja, schon lange. Seit Ihr Mann Sie verlassen hat? Ich nenne ihn schon lange nicht mehr meinen Mann und ich bitte Sie, das auch nicht zu tun. Hören Sie, ich weiß nicht, ob Sie es von irgendwoher gehört haben, aber Nachum Berger ist vorletzte Woche gestorben. Ich bin ohnehin dienstlich nach Israel gekommen und habe deshalb das Oberrabbinat um Ihre Adresse gebeten, damit ich Ihnen diese Nachricht persönlich überbringen kann. Gestorben? Woran denn? Er ist umgebracht worden. Oder genauer, gegen ihn wurde Gewalt angewendet und er erlitt einen Herzanfall. Und man weiß, wer seinen Tod verursacht hat? Es gibt einen Verdächtigen. Ein Mann, dessen Frau etwas mit Nachum gehabt hat. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass er es gewesen ist. Wie wussten Sie überhaupt von mir? Hat Ihnen Nachum von mir erzählt? Ja, erst kürzlich, ganz im Vertrauen. Und warum wollten Sie mir diese Nachricht unbedingt persönlich überbringen? Um herauszufinden, ob ich etwas mit seinem Tod zu tun habe? Als Aguna hat man ja ein Motiv, nicht wahr? Ich bin nicht die Polizei. Das stimmt allerdings. Wissen Sie, Rabbiner Klein, als wir geheiratet haben, da war ich 22 und die glücklichste Braut der Welt. Was für einen gutaussehenden, lustigen, klugen Mann, hatte ich gefunden. Doch leider währte dieses Glück nur kurz. Ich kam dahinter, dass er mit der Heirat in Freuden, die ihm andere Mädchen gewährten, nicht abgeschworen hatte. Er war ein unverbesserlicher Schürzenjäger. Ich stellte ihn zur Rede. Einmal, zweimal, er leugnete. Aber ich hatte Beweise. Eines Tages, wir waren knapp 2 Jahre verheiratet, da lief das Fass über und ich erklärte ihm, dass ich die Scheidung wolle und zog zu meinen Eltern. Ich erwartete, dass er mindestens versuchen würde, mich zurückzugewinnen, auch wenn ich nicht genau wusste, wie ich darauf reagiert hätte. Aber ich hörte nichts mehr von ihm. Einige Tage später erfuhr ich von der Schule, dass er spurlos verschwunden war. Er war in die USA gegangen. Genau. Aber bis man so etwas herausgefunden hat, das war noch nicht die Zeiten des Internets. Es war mir klar, dass er versuchen würde, sich der Scheidung zu entziehen. Und wie wussten Sie denn, wo er war? Nach über einem Jahr ging ich endlich zum Oberrabbinat. Die fanden schnell heraus, dass er sich einen Pass besorgt und ein Visum für die USA beantragt hatte. Und nach einer Weile hatten sie ihn ja dann auch gefunden. Ja, an einer jüdischen Schule in Chicago. Er hatte sich nicht gerade übermäßig gut versteckt. Ich glaube, er wollte sich gar nicht verstecken. Er wollte sich einfach der Scheidung entziehen. Weshalb wollte er sich denn nicht scheiden lassen? Ja, warum wollen Männer sich nicht scheiden lassen? Er wollte wohl keine Unterstützung zahlen. Sie haben versucht, ihm in den USA beruflich den Boden zu entziehen und ihn nach Israel zurückzuholen. Das war eine lächerliche Aktion der riesigen Rabbiner. Sie wollten mir zeigen, dass sie es ernst meinten und wie lange der Arm des Oberrabbinats ist. Mir war von Anfang an klar, dass das nichts bringen würde. Seit wann wussten Sie denn, dass Nachum in Zürich lebte? Schon einige Jahre. Die jüdische Welt ist bekanntlich klein und er war ja auch wieder in einer jüdischen Schule tätig. Da bleibt nichts lange verborgen. Er hatte angegeben, dass er geschieden sei, als er in Zürich die Stelle antrat. Anscheinend lag ihm doch einiges daran, zu vertuschen, dass er noch verheiratet war. Ich glaube, er schrieb das einfach hin, um sich lästige Fragen zu ersparen. Er ahnte wohl, dass ich nach der fruchtlosen Aktion in den USA resigniert hatte. Solange er mir keinen Get, keinen Scheidebrief ausstellte, war ich wehrlos, machtlos. Es scheint, Nachum habe kurz vor seinem Tod doch vorgehabt, sich noch von Ihnen scheiden zu lassen. Die Frau, mit der er ein Verhältnis hatte, drängte ihn zur Heirat. Er hat ihr nicht gesagt, dass er noch verheiratet war, aber er sagte ihr, dass er sich darauf vorbereite, sie zu heiraten. Schön, wenn sie ihm das geglaubt hat. Und Sie? Sie wussten nichts davon. Hören Sie, Rabbiner Klein, ich bedanke mich sehr bei Ihnen, dass Sie extra zu mir gekommen sind, um mir die Mitteilung von seinem Ableben zu überbringen. Für mein Leben wird es kaum noch einen Unterschied machen. Erben möchte ich von diesem Mann nichts, falls es überhaupt etwas zu erben gäbe. Sollen es die armen Kinder bekommen? Kinder hat er immerhin geliebt und die Kinder haben ihn geliebt. Klein stand auf und ging zur Tür. Da fiel ihm eine kleine, gerahmte Fotografie auf, ein Farbbild etwas älteren Datums offenbar, das eine junge Frau und ein Baby von vielleicht 9 Monaten zeigte. Frau Berger, sehen Sie das? Wie schön, dass man mir die Frau von damals noch ansieht. Und das Kind? Mein Neffe, Alon. Sie waren sich sicher sehr nahe. Jedenfalls sehen Sie beide glücklich aus. Ja, er war ein kleines Baby und ich seine einzige Tante. Herr Rabbiner? Ja? Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen, aber ich muss noch die Stunde für morgen vorbereiten. Natürlich. Den Rückflug verschlief der Rabbi. Er hatte den Sitz nach hinten gestellt, die Schuhe abgestreift und erwachte erst zur Mittagszeit über dem Bodensee, als der Kapitän die Landung ankündigte. Nach der Ankunft fand er eine Nachricht von Frau Benziger auf seinem Mobiltelefon. Sie bat ihn, ein weiteres Dokument zu übersetzen. Es sei nur ein ganz kurzer Text. Er müsse allerdings dafür aufs Kommissariat kommen. Ja, wir haben nochmals eine Routine-Sichtung der Asservate vorgenommen. Dabei ist uns aufgefallen, dass wir den Text auf dieser Karte hier nicht haben übersetzen lassen. Diese Handschrift ist doch auch hebräisch, oder nicht? Ja, ja, ja, das ist hebräische Schnellhandschrift. Können Sie sie lesen? Ja, es ist ein Spruch aus der rabbinischen Ethik. Sei mutig wie ein Panther, leicht wie ein Adler, schnell wie ein Hirsch und stark wie ein Löwe, den Willen deines Vaters im Himmel zu tun. Das ist ein Zitat aus dem Mishnah-Traktat Avot, eine wichtige Schrift der rabbinischen Literatur. Einen klaren Sinn ergibt es ja gerade nicht. Nun ja, es ist wohl so etwas wie ein Leitspruch, den Berger sich notiert hatte. Mag sein, aber wieso liegt dieser Leitspruch in einem Kuvert unter Bergers zuletzt eingetroffenen Briefen und Rechnungen? Und weshalb weisen dieses Kuvert und die Karte als einzige Dokumente in diesem Haufen nicht nur Bergers Fingerabdrücke auf, sondern auch die der noch unbekannten fremden Personen, die am Tatort zu finden waren? Das weiß ich nicht. Die Kriminalistin sind Sie. War es das? Ja, das war's schon. Ein schöner Satz, nicht wahr, Frau Tannenbaum? Die demente alte Dame im Altersheim war ihm wie immer eine dankbare Zuhörerin. Als ich diesen Satz in der Religionsstunde beim alten Dr. Morgenstern lernte, war ich so beeindruckt, dass ich ihn mit farbigen Filzstiften auf ein Blatt schrieb und über mein Bett hängte. Aber auf der Karte stand etwas ganz anderes. Unter uns. Ich hatte Angst, dass Frau Benziger mir diese Übersetzung nicht abnimmt. Aber sie hat gar nicht gefragt. Ich denke mir, Frau Tannenbaum, dass es Sie interessieren dürfte, was wirklich auf dieser Karte stand. Ja? Ich werde es Ihnen sagen. Aber Sie müssen mir versprechen, nicht mal in meinen Träumen aus diesem Altersheim auszubrechen und es jemandem zu verraten. Abgemacht. Also, der Originaltext der Karte... Aber in Ordnung. Ich komme am Mittwoch um 8 Uhr abends. Ich verlange, dass wir es kurz machen. L. Aber heißt ja auf Hebräisch Papa. Mittwochabend zwischen 20 und 22 Uhr war die Tatzeit. Diese Karte hat nicht Nachum Berger geschrieben, sondern sein Sohn. Ein Sohn also, dessen Namen mit einem L beginnt. Und von dem wir alle nichts wussten. Eine vollkommen unerwartete Wendung im Fall Berger. Da werden Sie mir recht geben, oder? Aber ich weiß schon, was Sie sich jetzt fragen. Wieso lügt der Rabbiner, unser ehrwürdiger, feiner Rabbiner Klein, die Kommissarin Benziger an? Soll ich Ihnen sagen, warum, Frau Tannenbaum? Weil ich mit meiner verdammten Geradlinigkeit wieder einmal andere gegen die Wand gefahren habe. Ich habe womöglich Josef Guts Zukunft und die seiner Familie vernichtet. Und wenn es diesen L gibt und wenn er wirklich der Täter ist, möchte ich die Sache einmal auf anständige Weise regeln. Verstehen Sie, Frau Tannenbaum, mir geht es nicht darum, dass Schuldige frei herumlaufen. Aber ich will die Lösung selber finden und daraus die besten Konsequenzen ziehen, bevor ich zur Polizei gehe. Naja, deshalb bin ich nach Israel gefahren und deshalb habe ich Frau Benziger diese falsche Übersetzung auf einen Zettel geschrieben. Frau Berger, warum haben Sie mir verschwiegen, dass Sie und Nachum einen gemeinsamen Sohn haben und behauptet, der Junge auf dem Foto sei Ihr Neffe? Das geht Sie überhaupt nichts an. Frau Berger, Sie haben recht, es geht mich nichts an. Aber es gibt belastende Indizien gegen Ihren Sohn, dass er etwas mit dem Tod von Nachum zu tun haben könnte. Ich möchte helfen, das Schlimmste zu verhindern. Sie wollen das Schlimmste verhindern? Da sind Sie etwas spät dran, finden Sie nicht? Frau Berger, ich habe einiges riskiert, um Ihren Sohn für den Moment aus der Schusslinie zu halten. Um ihm Zeit zu geben, mit mir zusammen eine Lösung zu suchen, die ihn möglichst wenig beschädigt. Herr Rabbiner Klein, es beginnt mich langsam zu nerven, in welcher Form Sie sich in unser Leben einmischen. Gut, dann rufe ich jetzt die Kommissarin an. Warten Sie. Was wollen Sie? Seine Telefonnummer und seinen Namen. Sie kennen nicht einmal seinen Namen. Ich weiß, dass sein Name mit einem L beginnt. Er heißt Leo. Und wie kann ich ihn erreichen? Zu seiner großen Überraschung nannte sie ihm eine Schweizer Mobiltelefonnummer. Leo lebt in der Schweiz? In Gladbruck. Schon lange? Seit 2 Jahren. Leo, hier spricht Rabbiner Gabriel Klein. Ich habe Ihre Nummer von Ihrer Mutter erhalten. Bitte kommen Sie doch morgen um 9 Uhr früh in mein Büro. Im jüdischen Gemeindezentrum. Rabbi Klein? Ja? Sie wollten mich sprechen. Ich? Oh Elohim, Adeloma Min, Sie? Sie sind Leo Berger. Leo Bargiora. Ich habe meinen Nachnamen ändern lassen. Ich wollte nicht den Namen meines Vaters tragen. Es geht wohl um ihn? Ja. Dieser Abend bei Ihnen in der Laubhütte, der war ganz schön beschissen, das können Sie mir glauben. Sie kannten sich? Ja, jeder wusste, wer der andere war. Als ich vor 2 Jahren für die El Al nach Zürich kam, war mir bekannt, dass er hier lebte. Und das hat Sie nicht abgehalten? Wieso hätte es mich abhalten sollen? Der Sicherheitsdienst in Zürich war ein attraktives Angebot, auf das ich wegen ihm nicht verzichten wollte. Er hatte mir so schon genug versaut im Leben. Darf ich mich setzen? Bitte sehr. Danke. Das Oberrabbinat in Jerusalem sollte man in die Luft sprengen. Die hätten Ihnen den Namen und die Adresse meiner Mutter nie geben dürfen. Ja, ich gebe zu, es war nicht leicht. Sie haben dies ausdrücklich verlangt, als mir klar wurde, dass Sie Ihre Recherchen nach Israel ausweiten. Sie hatten also einen Riecher, als Sie mich am Flughafen sahen. Ich musste ja nur 1 und 1 zusammenzählen. Ich war ja auf der Beerdigung. Es war nicht zu überhören, dass Sie sich darin verbohrt hatten, der Geschichte meines Vaters nachzuspionieren. Und einige Tage später stehen Sie am Gate von El Al. Ich hatte Ihren Namen schon zuvor auf der Passagierliste gesehen. Und da haben Sie im Oberrabbinat angerufen? Nein, ich habe meine Mutter informiert und die rief dann im Oberrabbinat an. Sie sagte Rabbiner Reichenberg, sie sei über den Tod ihres Mannes in der Schweiz bereits informiert worden und würde alle notwendigen Schritte unternehmen. Sie habe aber von Bekannten in Zürich gehört, dass der dortige Rabbiner unterwegs sei, um sie deswegen zu besuchen. Und sie verbitte sich, dass diese Einsicht in irgendeinen Teil ihres Dossiers bekomme oder auch nur ihre Adresse. Aha. Und Rabbi Reichenberg hat dir daraufhin versprochen, die Sache bleibe unter Verschluss. Er hatte keinen Anlass und kein Recht, gegen den Willen meiner Mutter Informationen weiterzugeben. Da muss sie gehörig erschrocken sein, als ich plötzlich doch vor ihrer Türe stand. Allerdings. Das zwang sie zu dieser lächerlichen Komödie mit der Gegensprechanlage. Sie musste ja, bevor sie in die Wohnung kam, alle verdächtigen Hinweise wegräumen. Das eine Bild hat sie dummerweise übersehen. Sie hat sich deswegen schwere Vorwürfe gemacht. Sie wusste also, dass sie etwas mit dem Tod ihres Vaters zu tun hatten. Das sagt sich so leicht. Was wissen Sie denn schon? Ja, stimmt. Ich weiß nichts. Ich weiß nur, dass es diese Karte gibt, die in seinen Unterlagen gefunden wurde. Mit ihren Fingerabdrücken drauf. Die Karte, mit der sie ihr Kommen ankündigten. Genau zur Zeit, da man die Tat vermutet. Den Inhalt der Karte habe ich bis jetzt vor der Polizei vertuschen können. Deshalb weiß sie auch noch nicht, zu wem die Fingerabdrücke gehören. Ich habe denen etwas anderes übersetzt, einen Lehrsatz aus der Mishnah Avot, von dem sie im Moment noch glauben, dass ihr Vater ihn aufgeschrieben hat. Lior, ich darf doch so sagen. Ja. Lior, ich bin nicht die Polizei und habe kein Recht, sie zu befragen. Aber wenn die ihnen auf die Spur kommt, ob sie es nun waren oder nicht, dann haben sie ein Problem. Diese verdammte Karte. Wieso hat sie mein Vater herumliegen lassen? Ich hatte sie vollkommen vergessen. Leo, sagen Sie mir bitte, wie es war. Bitte. Es ist eine einfache Geschichte. Ich bin meinem Vater erst hier in Zürich wieder begegnet. Mein Leben und das meiner Mutter war geprägt von seiner Abwesenheit, die immer bedeutete, er ist zwar nicht da, aber er hat unser Leben vollständig in seiner Hand. Er lässt uns nicht frei. Dieses Leben hat meiner Mutter alles abverlangt, damit sie sich und mich durchbringen konnte. Hat sie Ihnen gesagt, dass sie die Wohnung alleine abbezahlen musste? Dass sie gearbeitet hat bis zum Umfallen, Geigenstunden auf Festen spielen, Auftritte? Sie war zu stolz, um mit ihrem Unglück hausieren zu gehen. Sie hat selten über ihn gesprochen, sie hat mir nie irgendwelchen Hass gegen ihn eingeimpft. Aber alles war getränkt davon, dass sie gefesselt war. Ob sie überhaupt noch mit Männern ausging, weiß ich nicht. Ich hätte es ihr gegönnt, aber ich glaube, sie hat sich immer mehr in sich zurückgezogen. Als ich nach Zürich kam, ging ich jedem Kontakt mit meinem Vater aus dem Weg. Aus Angst, ihn dort zu treffen, ging ich an keine jüdischen Anlässe und nicht in die Synagoge. Er wusste, dass es mich hier in Zürich gab. aber er hat nie versucht, mit mir in Kontakt zu treten. Wäre ich am Yom Kippur nicht in die Synagoge gekommen, hätten sie mich dort nicht gesehen und auf die Feiertage eingeladen, er würde wahrscheinlich noch leben. Das klingt schrecklich, dass ihr Synagogenbesuch und meine Einladung am Ursprung des Ganzen standen. Na, so war es eben. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Rabbi auf mich zukommt und mich zu sich in die Laubhütte einlädt, ohne zu wissen, wer und was ich bin. Das hat mich beeindruckt, ehrlich. Aber es wäre wohl besser gewesen, ich wäre nicht zu ihnen gegangen. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Es war ein Albtraum. Als sie von ihnen weggingen, war er plötzlich ganz scharf darauf, noch mit mir zu sprechen. Um ihn abzuwimmeln, beschloss ich, das Tram zu nehmen. Ich wusste, als frommer Mann würde er am Feiertag niemals in ein öffentliches Verkehrsmittel einsteigen. Er stellte sich mir in den Weg. Er sagte, hör zu, Leo, ich muss dringend mit dir sprechen, es geht um die Scheidung. Ich sagte ihm bloß, es sei nicht meine Sache und stieg ein. Er rief noch von draußen, gerade deshalb sei es wichtig, dass wir uns sprechen, er warte auf meine Antwort. Und dann beschlossen sie hinzugehen nach den Feiertagen. Na, zuerst sprach ich natürlich mit meiner Mutter. Ich hatte keine Lust, ihn anzurufen. Seine Mailadresse hatte ich nicht, so warf ich ihm diese Karte tags darauf in seinen Briefkasten. Ich hatte extra geschrieben, ich käme nur kurz. Nicht, dass er noch auf die Idee kam, irgendein Essen oder sowas vorzubereiten. Das hat er immerhin begriffen. Er begann dann zu erzählen, er habe sich in eine Frau verliebt, eine verheiratete Frau, die sich scheiden lassen würde, wenn er sie heirate. Am selben Abend war offenbar ihr Mann bei ihm gewesen. Der hatte ihm gesagt, er würde seiner Frau den Scheidebrief geben, unter der Bedingung, dass sie auf das Sorgerecht für die Kinder verzichte. Ich sagte ihm, das interessiere mich eigentlich nicht. Ich hätte ihm bloß etwas von seiner Nochfrau auszurichten. Die versäumten Alimente für uns beide belaufen sich über den Daumen gepeilt auf 1 Million Franken. Zahle die und du bist aus dem Schneider. Und dabei kommst du noch gut weg. Ich wusste natürlich, dass er so viel nicht hatte. Nun war er in unserer Hand. Das Spiel hatte sich gedreht. Er wurde stinksauer und begann über meine Mutter herzuziehen. Sie habe ihm während der Ehe mit ihrer krankhaften Eifersucht das Leben vergällt. Jede Besprechung mit einer Kollegin habe sie zu einem Ehebruch hochstilisiert. Danach habe sie ihn mit horrenden Geldforderungen bis in die USA verfolgt. Deshalb habe er sich nicht auf die Scheidung eingelassen. Er, der Kinder über alles liebe, sei alt geworden, ohne seinen Sohn aufwachsen zu sehen. Lauter solch rührseliges Zeug. Sie haben ihm nicht geglaubt. Was war denn mit mir? Wäre mein Vater einmal zur Tür hereingekommen, nur ein einziges Mal in meiner ganzen Jugend und hätte mir über den Kopf gestreichelt. Ja. Aber nein. Nachum Berger, der beliebteste Lehrer der ganzen Welt, von dem sogar die Frau, die er sitzen gelassen hatte, noch behauptete, er sei ein begnadeter Pädagoge, der ließ sich nie bei seinem Sohn blicken. Nie. Und nun stand ich vor ihm, als erwachsener Mann. Ich sagte ihm, er habe das Leben meiner Mutter zerstört und nun wolle er sie auch noch vor mir in den Dreck ziehen. Jetzt plötzlich biete er großzügig die Scheidung an, damit er seine Hure heiraten könne. Da stand er auf und packte mich wütend mit beiden Händen am Hemdkragen. Im Sicherheitsdienst lernst du vor allem eins. Wenn einer dich tätlich angreift, ist höchste Alarmstufe. Nicht lang herumrangeln, sondern sofort reagieren. Ich hatte vorher schon auf dem Tisch diesen schweren Aschenbecher bemerkt. Ich nahm ihn und schlug ihm damit über den Schädel. Ich glaube 2 oder 3 Mal. Dann sackte er plötzlich zu Boden und begann zu keuchen und zu japsen. Ich erschrak und ich begann ihm eine Herzmassage zu machen. Auch das haben wir ja in der Ausbildung gelernt. Aber mir war schnell klar, dass er nicht mehr lebte. Und es war mir auch klar, dass man mich als Mörder verfolgen würde. Als Mörder meines Vaters. Ich geriet in Panik und flüchtete aus der Wohnung. Den Aschenbecher habe ich in den See geworfen. Der November hat die Stadt eingenebelt. Lior, Sie wissen, dass Josef Gut wegen dieser Geschichte in Untersuchungshaft sitzt. Es stand ja in der Zeitung. Und? Wie fühlt sich das an? Die können ihm nichts beweisen. Er wird freikommen. Wenn er nicht freikäme, wären Sie fein raus. Was soll das? Meiner Mutter haben Sie erzählt, Sie wollen mir helfen. Also, Halten Sie jetzt keine Moralvorträge. Lior, Sie missverstehen hier vielleicht etwas. Natürlich will ich Ihnen helfen. Aber das heißt nicht, dass ein Unschuldiger dafür bezahlt, dass Sie frei herumlaufen. Wissen Sie was? Kehren Sie nach Israel zurück und stellen Sie sich. Ausliefern wird man Sie nicht. Sie werden Ihre Strafe absitzen. Ihre Mutter wird in der Nähe sein. Man wird Ihnen sicher bei der Haftbemessung anrechnen, dass Sie sich selber gestellt haben. Und die Richter in Israel dürften auch besser verstehen, was es heißt, als Sohn einer Agonar aufzuwachsen. Dazu kommt, dass es kein Mord war. Nicht mal wirklich Totschlag. Ich kenne mich da zu wenig aus, aber vielleicht können Sie sogar Notwehr geltend machen. Das haben Sie sich schön ausgedacht. Damit Sie besser schlafen können. Wie? Lior, ich könnte bedeutend besser schlafen, wenn ich der Kommissarin den Inhalt der Karte korrekt übersetzt hätte. Ich riskiere ein Verfahren wegen Irreführung der Behörden. Wissen Sie, was das heißt? Für einen Rabbiner? Also nehmen Sie die Abendmaschine nach Tel Aviv. Ein Ticket zu bekommen sollte für Sie als El Al-Angestellter kein Problem sein. Wenn ich nicht höre, dass Sie sich gestellt haben, werde ich der Kommissarin in den nächsten Tagen sagen müssen, dass auf der Karte etwas anderes steht als der schöne Spruch aus der Mishnah-Wort. Lior! Lior, Sie wissen, weshalb Ihr Vater die Karte nicht weggeworfen hat? Nein. Die Polizei fand sie bei den wichtigen Dokumenten, die er aufbewahrte. Es war das Einzige, was er von ihnen besaß. Klein? Herr Rabbiner? Frau Kommissarin? Schlechte Nachrichten. Ja? Wir haben heute Morgen einen Mann tot aufgefunden. Ein Herr Bar Giora, israelischer Staatsbürger. Er war Sicherheitsbeamter am Flughafen und hat sich offenbar gestern Abend mit seiner Dienstwaffe erschossen. In seiner Wohnung in Gladbruck. Kannten Sie ihn? Ich habe ihn 2-3 Mal gesehen. Wissen Sie etwas über eine Beziehung von Herrn Bar Giora zu Nachum Berger? Hallo? Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja. Es tut mir leid, wenn ich zu unvermittelt mit dieser Nachricht ins Haus geplatzt bin. Herr Berger hat ihn mir gegenüber nie erwähnt. Es gibt Hinweise, dass er etwas mit Nachum Berger zu tun hatte. Herr Bar Giora hat offenbar einen Abschiedsbrief auf Hebräisch hinterlassen. Mhm. Die Spurensicherung hat ihn untersucht und herausgefunden, dass sie mit den bisher unbekannten Fingerabdrücken in Bergers Wohnung identisch sind. Inklusive denen auf der Karte, die sie für uns übersetzt haben. Sie stammen von Herrn Bar Giora. Mhm. Wir brauchen nun noch eine Übersetzung des Abschiedsbriefs und einen Schriftabgleich mit der Karte, die wir auf Bergers Schreibtisch gefunden hatten. Also ich kann das jetzt leider nicht auf. Kein Problem, Herr Rabbiner. Ich muss Sie diesmal nicht bemühen. Unsere Übersetzerin ist wiederhergestellt. Ja, sie schaut sich die beiden Dokumente morgen Vormittag an. Wenn sie tatsächlich beide von Herrn Bar Giora geschrieben wurden, würde sich vielleicht auch der seltsame Sinn dieser Karte erhellen, die wir in Nachum Bergers Dokumenten gefunden haben, dieser Weisheitsspruch. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Viel Aufregung in letzter Zeit für Sie. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ah ja, die Staatsanwaltschaft hält die Beweislage gegen Josef Gut nicht für ausreichend. Er ist bereits aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Ich dachte, das freut Sie. In den folgenden Stunden fühlte Klein sich in seinem eigenen Büro wie jemand, der hier bereits fremd war. Im Internet berichteten die Zeitungen kurz über den Selbstmord eines israelischen Sicherheitsbeamten in Gladbruck. Die Polizei hatte noch jeden Hinweis auf eine mögliche Beziehung zum Tod von Nachum Berger zurückbehalten. 3 Stunden saß er schon untätig herum. Die Scham hinderte ihn daran, nach Hause zu gehen. Ja, Frau Wild, was gibt es? Frau Carla Franz möchte Sie sprechen. Nein, das geht jetzt nicht. Sagen Sie ihr, ich sei beschäftigt. Sie meinte, die Sache sei dringlich und von höchster Wichtigkeit. Ja, also in Gottes Namen. Stellen Sie sie durch. Ja? Herr Rabbiner Klein, es tut mir leid, dass mein Anruf Ihnen nicht gelegen kommt. Aber Sie wissen ja, ich bin eine Person, die nie aufgibt. Was wollen Sie, Frau Franz? Ich möchte noch einmal auf den Konversionsprozess zurückkommen. Diese Angelegenheit ist ja fast ein Jahr her. Ich wüsste also nicht, was es da noch... zu besprechen gibt, meinen Sie? Ja. Ich schon. Es hat sich dann nämlich ein entscheidender Punkt ergeben, den es zu klären gilt. Sie haben mir gesagt, ich wäre nicht vertraut mit jüdischem Denken. Ja, mit dem klassischen jüdischen Denken, mit religiösem jüdischen Denken. Ja, dann habe ich es richtig verstanden. Nun bin ich da auf ein Beispiel von klassischem, religiösem, jüdischem Denken gestoßen, über das ich mit Ihnen sprechen wollte. Dieser Text, darf ich ihn vorlesen? Ich habe leider nur die deutsche Übersetzung. Bitte sehr, wenn er nicht zu lang ist. Genau genommen ist er ganz kurz, nur ein einziger Satz. Sei mutig wie ein Panther, leicht wie ein Adler, schnell wie ein Hirsch und stark wie ein Löwe, den Willen deines Vaters im Himmel zu tun. Kommt Ihnen bekannt vor, nehme ich an. Ja. Der Satz liegt jedenfalls in Ihrer Handschrift vor mir. Zumindest hat Frau Benziger mir gesagt, dass Sie das geschrieben hätten. Dann sind also Sie... Genau. Die Person, die in den Pyrenäen so ungeschickt mit dem Rad gestürzt ist, dass sie ins Krankenhaus musste. An diesem Weisheitsspruch als solchen gibt es ja nichts auszusetzen. Versetzt uns zurück in die Anfänge der Tierfabel. Mir stellt sich nun aber die entscheidende Frage. Wie weiß ich, was der Wille meines Vaters im Himmel ist, für den ich mich so bemühen soll? Frau Franz, nochmals, was wollen Sie? Nun eben, ich möchte genau diese theologische Frage klären. Mich würde auf die gegenwärtige Situation angewandt interessieren, ob es der Wille meines Vaters im Himmel ist, dass ich Frau Benziger, die im Büro nebenan sitzt, kurz darlege, dass dieser Vers, den Sie da hingeschrieben haben, sehr eindrucksvoll ist, dass er aber zu der hebräischen Karte, an die er geheftet ist, nur wenig Bezug hat. Oder ob mein Vater im Himmel eher von mir verlangt, nur die Identität der Handschrift dieser Karte im Abgleich mit dem Abschiedsbrief des armen Herrn Bar Giora zu prüfen, aus dem hervorgeht, dass ihn jemand namentlich nicht genanntes der Schuld am Tod seines Vaters überführt hat. Dass ihn diese Person unter Druck setzte, sich zu stellen, und dass er diese Schande sich und seiner Mutter ersparen wollte. Ich erlaube mir nun die Frage, ob sich damit nicht vielleicht die Sachlage in bestimmten anderen Dingen entscheidend geändert hat. Kurzum, ob es nicht doch der Wille des Vaters im Himmel sein könnte, dass bei jemandem wie mir, die sich nun offensichtlich doch mehr als vielleicht erwartet mit dem klassischen jüdischen Denken beschäftigt, die Konversion zum Judentum nicht abgelehnt, sondern vielleicht sogar beschleunigt wird? Ja, Frau Franz... So etwas kann ich nicht von einer Sekunde zur anderen entscheiden. Wie viel Bedenkzeit brauchen Sie, Herr Rabbiner? Frau Benziger hat es eilig. Also gut. Machen Sie einen Termin mit Frau Wild aus. Das wäre mir ehrlich gesagt zu umständlich. Ich habe schon über ein Jahr verloren. Sagen wir, ich bin in einer halben Stunde bei Ihnen. Rabbi Klein ging in die Toilette, um sich frisch zu machen. Zum ersten Mal heute Vormittag sah er sich im Spiegel an. Zerknautscht, stoppelig, ungekämmt, mit schlecht gebundener Krawatte, schief auf dem Kopf sitzender Kippa und schwarzen Ringen um die Augen im sonst fahlen Gesicht. Was würde Rivka zu alledem sagen? Er ließ sich 3-4 Mal Wasser in die hohlen Hände laufen und warf es sich ins Gesicht. Ein leichter Schauer durchlief ihn. Immerhin hing ein gebügeltes Ersatzhemd in seinem Büroschrank.